Gabelbissen. So kocht Österreich. Servus und herzlich willkommen zur Folge 74 des Gabelbissen Podcasts. Bevor ich mit der eigentlichen Folge, also dem eigentlichen Thema heute loslege, machen wir noch einen kurzen Blick zurück zur Folge 73. Den Podcast nehme ich ja immer auf einen Mittwoch auf. Und ihr erinnert euch, ich habe ja in der letzten Folge ein Stück Fleisch gesucht, gepökelt. Und heute habe ich mal wieder einen Blick gewagt und kontrolliert, wie es denn dem Fleisch so geht. Sieht ganz gut aus. Ich glaube, man kann auch schon ganz dezent die rote Farbe erkennen. Also zumindest, das sieht man schön. Schimmel wird man keinen erkennen, aber ich glaube nicht, dass dem so ist, weil das, was man wirklich super durchsehen kann, das schaut echt noch gut und frisch aus. Und der Duft von Kümmel, ein Traum, muss ich sagen. Morgen dann, also sprich von eurer Sicht aus, ist eigentlich schon Vergangenheit, wird der Donnerstag vor der Veröffentlichung, werde ich das Fleisch aus der Dosur nehmen, das Ganze wässern und danach trockenlegen, also abtupfen und durchbrennen lassen bis Sonntag. Sonntag mache ich dann eben ein Surschnitzel draus mit Erdäpfelsalat und das Ganze dann im Rahmen einer Groß aus der Küche-Folge. Also sprich nächste Woche dann, heute dann das Ende geben ist, was denn aus dem gesurten Fleisch so geworden ist. Bevor wir da jedoch hinkommen, darf ich euch noch kulinarisch ins schöne Tirol entführen. Und da möchte ich mit euch heute ein wunderbares Gericht aus diesem Bundesland genauer betrachten. Ich persönlich kann mir einen Urlaub, einen Aufenthalt in Tirol nicht ohne das vorstellen. Und zwar, die Rede ist vom Tiroler Kröstl. Das Kröstl, oder ich glaube, wie die Tiroler gerne sagen, das Kräschtl oder Kröstl, ist eigentlich ein Gericht an sich, das man in ganz Österreich anzutreffen haben. Ja, also das findet man wirklich überall. Und unterm Kröstl versteht man eigentlich ein Pfannengericht. Und um es jetzt ganz konkret zu sagen, um ein Pfannengericht, das ich mit Schmalz zubereite, also ich brate die Zutaten in Schmalz an und dazu auch noch offen, also ohne Deckel. Also wenn man von einem Kröstl mal im Generellen spricht, wird das im Schmalz oder heutzutage auch gerne in Öl angebraten. Die Tiroler kennen natürlich eine ganz eigene Variante des Gerichts, ja, dann wäre es ja auch nicht das Tiroler Kröstl. Und das zählt übrigens zu einem der ältesten alpenländischen Bauernküchegerichte. Es hat sich ursprünglich oder mit der Zeit, ursprünglich mit so einer Art Montagsgericht entwickelt. Also jetzt, wenn ihr jetzt nicht genau wisst, was ist mit Montagsgericht gemeint, darunter versteht man im Endeffekt nichts anderes als eine Art Resteverwertung. Ganz zu Beginn waren, heutzutage vielleicht schon ein bisschen besser, aber ganz zu Beginn waren die Bergbauern ja durchaus ein wirklich armes Volk. Ja, man kann sich vorstellen, wenn man nicht allzu viel Geld zur Verfügung hat, ist es natürlich gerade bei Lebensmitteln notwendig, dass man wirklich alles verwertet. Nicht heutzutage, wo wir ja durchaus im Überfluss leben und wenn wir es nicht mehr wollen, ja durchaus einige das leider gerne entsorgen. Ich persönlich bin keiner davon. Es wird gegessen, bis es wirklich weg ist oder tiefgefroren. Ja, und damals musste man einfach alles verwerten, weil ja man konnte es nicht so wie heute so schön haltbar machen, dass man sagt, okay, friere ich es ein. Und da hat man eben dann die Reste der letzten Tage einfach in eine Pfanne zusammengeworfen, hat es angebraten, ja. Und das war dann quasi die Urform des Tiroler Kröstl. Einfach die Reste der letzten Tage in Schmalz abgebraten, gewürzt und dann hat man schon gegessen. Natürlich hat sich das Gericht mit der Zeit weiterentwickelt. Das hängt natürlich auch dann mit dem vielleicht doch mehr Wohlstand zusammen oder einfach den Möglichkeiten, dass man Sachen länger haltbarer machen konnte. Und da hat sich dann das Gericht primär in eine Richtung entwickelt, dass man nur die Reste des Sonntagsbratens hergenommen hat. Und da war es zum Beispiel Schwein- oder Rindfleisch. Ja, und dann mit der Zeit haben sich dann gewisse Grundzutaten entpuppt, die heutzutage man noch in jedem Tiroler Kröstl findet. Und das wären von der, wie ich sagen, Urversion des Tiroler Kröstls Schweine- oder Rindfleisch, natürlich bereits alles gekocht oder gebraten, dann natürlich Erdäpfel und Zwiebel. Gewürzt wurde das damals eigentlich auch schon, und zwar mit Salz, Pfeffer, Petersilie und auch Majoran. Wobei der Majoran meiner Meinung nach erst etwas später dazugekommen ist, weil der war ja durchaus nicht jetzt so ein heimisches Kraut. Natürlich hat die Entwicklung generell bei dem Gericht dann nie Halt gemacht. Es ist immer weiterentwickelt worden und es mausete sich ja zu einer Art Nationalgericht von Tirol. Heutzutage, das moderne Größel, das man heutzutage so bekommt, das man heutzutage macht, ist nicht mehr primär zur Resteverwertung, sondern ist eigentlich ein eigenständiges Gericht, wofür ich halt selbst jetzt einen Schweinsbraten zubereite etc. Man, klar, im privaten Bereich wird es natürlich nach wie vor auch gerne zur Resteverwertung verwendet, aber im Endeffekt hat es sich, wie gesagt, zu einem eigenständigen Gericht gemausert. Und was ich auch noch dazu sagen möchte, Resteverwertung ist ja für mich irgendwie ein Begriff, der ein bisschen negativ behaftet ist. Aber ich finde gerade so Gerichte der Resteverwertung, gerade die haben doch irgendwie diesen, ja, dieses gewisse Etwas, diesen speziellen Geschmack. Und so ist es auch beim Tiroler Kröstl. Ja, zum Rezept selbst. Da kann man eigentlich sagen, es gibt kein einheitliches Rezept fürs Tiroler Kröstl. Ich würde fast sagen, es ist von Familie zu Familie oder auch von Hütte zu Hütte in Tirol oder Wirtshaus zu Wirtshaus etc. Wisst ihr, was ich hinaus will? Unterschiedlich. Man findet zwar in jedem Tiroler Kröstl immer an Braten drinnen und Erdäpfel, aber gewisse Wirte, Hausfrauen, Hausmänner etc., Hobbyköche, Hobbykochinnen, erweitern das Rezept dann auch. Da kommen dann zum Beispiel dazu geselchtes Tiroler Speck, Hauswürstel, ja, und was man halt sonst noch alles findet. Also sprich, Tiroler Kröstl ist eigentlich ein extrem variables Gericht geworden, was auch mit der Zeit dazugekommen ist und sehr typisch fürs Kröstl ist, wäre, dass man drauf ein Spiegelei setzt. Also wenn ihr es im Lokal bestellt, gibt es eigentlich, so kenne ich eigentlich nur immer mit Spiegelei. Ja, und dazu gibt es dann einen Krautsalat und den in entweder roher Form, so wie ich ihn persönlich am liebsten habe, oder in dieser blanchierten lauwarmen Variante. Bei der gibt es übrigens noch als kleine Zugabe Speckwürfel drauf. Ja, bei meiner Recherche zum heutigen Thema habe ich übrigens auch eine ganz spannende Variante entdeckt, sage ich mal, und zwar ein veganes Tiroler Kröstl. Ja, was soll ich dir jetzt sagen? Also, ich will ja niemandem zu nahe treten, aber meines Erachtens ist das ja in gewisser Hinsicht Unsinn. Also bitte nicht falsch verstehen, ich habe nichts gegen vegane Ernährung. Wer das machen möchte, bitte gern. Wenn es ihm oder ihr schmeckt, warum nicht? Aber wenn ich ein veganes Gericht mache, kann ich es doch nicht Tiroler Kröstl nennen. Weil ein Tiroler Kröstl, da gehört ein Braten rein und beim Veganen, das gibt's da einfach nicht. Das Rezept war überhaupt spannend, finde ich, weil es hat man als Beilage hat man Rotkraut serviert. Ja, habe ich so beim Kröstl, also beim Tiroler Kröstl noch nie gesehen. Und dann, ja, was ich besonders spannend fand, man hat, Achtung, veganen Leberkäse verwendet. Auf der einen Seite, Leberkäse hat mit Tiroler Kröstl nichts zu tun. Das ist auch nichts Typisches für die Region. Den Leberkäse finden wir in Österreich eher im Salzburgerischen und Wienerischen und Österreichischen. Und B, wenn ich vegan lebe, ja, wieso brauche ich da einen veganen Leberkäseersatz? Wenn ich mich für so eine Ernährungsform entscheide, dann ist es für mich selbstverständlich, dass ich nur Gemüsesachen esse. Und da brauche ich jetzt nicht unbedingt eine vegane Extrawurst, was ich ja schon oft gesehen habe, oder jetzt eben den veganen Leberkäse oder sonst eine vegane Würstel. Das will ich ja da eigentlich nicht. Ich will ja vegan leben, da brauche ich doch nicht irgendwas, was wie Wurst ist, weil wenn ich Wurst essen will, lebe ich ja nicht vegan. Ja, vielleicht verstehe ich es auch noch nicht. Vielleicht könnt ihr mir gerne mal eure Meinung dazu posten. Wie steht ihr denn zu solchen veganen Ersatzprodukten wie veganer Extrawurst etc.? Hat das eurer Meinung nach Berechtigung oder nicht? Aber genug des Ausschweifens, kommen wir lieber zu unserem eigentlichen Thema, dem Kröstl, zurück. Wenn man in Tirol ist, ist es eigentlich ein relativ leichtes Kröstl zu bekommen. Das hat wirklich jedes Wirtshaus oder jede Berghütte im Programm. Okay, man bei den Berghütten, ich sag mal so, kommt drauf an, wo die liegt. Wenn das wirklich nur im ganz entlegenen Winkel ist, dann natürlich nicht. Also die man nur durch längere Wanderungen erreicht, wo es schwierig ist für die Wirtsleute eben dort Speisen hinzubekommen. Da gibt es natürlich klassischerweise nur einfache Sachen und wo es auch durchaus üblich ist, dass man selbst was mitbringt. Aber sonst jetzt bei den größeren Hütten gibt es natürlich auch ein Kröstl. Und wie bereits anfangs erwähnt, Urlaub oder Aufenthalt für mich in Tirol ist irgendwie ohne das Gericht einfach undenkbar. Ich mag es total gern und für mich finde es super, egal wo man es isst, es schmeckt immer anders und irgendwie ja, hat es einfach immer diesen urigen Supergeschmack. Also ich kann es euch, wenn ihr es nicht kennt, echt nur empfehlen. Ist ja echt ein tolles Gericht. Und wenn wir schon in Tirol sind, habe ich mir gedacht, schauen wir uns noch zwei weitere Punkte an, die auch mit dem Kröstl was zu tun haben. Und zwar habe ich ja gesagt, ins typische Tiroler Kröstl kommt ja unter anderem auch Rindfleisch hinein. Ja, und Tirol, das kennt zwei ganz, ganz typische und bekannte Rassen für das Bundesland. Und da haben wir gedacht, die schauen wir uns vielleicht mal ein bisschen genauer an. Fangen wir mal mit dem durchaus berühmten Tiroler Graufi an. Das, und das finde ich halt besonders interessant, zählt zu den ältesten Rassen, die man im Alpenraum kennt, also von den Kuhrassen. Typisch ist, ja, wie der Name schon vermuten lässt, die graue Farbe, aber das Tiroler Graufi hat einen ganz charakteristischen roten Haarschopf am Kopf und schwarze Hornspitzen. Also daran erkennt ihr dann relativ leicht das Tiroler Graufi. Heute ist es ja leider nur mehr selten anzutreffen. Und von daher wurde es vom Staat Österreich generell als schützenswert deklariert oder in Summe generell schützenswert deklariert. Und man versucht eben die Bestände wieder zu erhöhen. Das Graufi zählt übrigens als ein sehr, sehr robustes Tier. Das kann ohne Probleme in hohen Lagen leben. Es ist äußerst genügsam, was man in höheren Lagen ja durchaus braucht, weil da jetzt nicht so Futter im Überfluss ist. Und ein Vorteil von dem Tier ist, es ist sehr gut bei der Futtersuche. Also das hat ein total gutes Gespür, wo es was zu essen bekommt oder nicht. Ja, und für die Bauern auch noch gut, es ist ein langlebiges Tier. Wie bereits gesagt, das Graufi ist schon lange in Tirol beheimatet. Man geht davon aus, dass die Urrasse des Graufis bereits 1000 vor Christus nach Tirol kam. Und zwar von Asien. Es hat man nämlich durch archäologische Funde herausgefunden, dass vor allem in Nordtirol eben zu jener Zeit Asiaten gewohnt haben, die eben ihre Rinder mitgenommen haben. Ja, mit der Zeit, durch Züchtungen, haben sich die Rinder natürlich weiterentwickelt. Dann kamen die Römer und auch die erkannten eben die Vorzüge dieser Rinderrasse. Zur K&K-Zeit dann wollte man den Milchertrag noch mehr maximieren und so hatte man versucht eben mit typisch heimischen Rassen wie dem Blondvieh oder auch dem Braunvieh nennt man es, das zu kreuzen. Die Bauern dann, die Tiroler Bauern, fürchteten ums Krautier und so wurde, weil ja durch die Kreuzung ging es verloren, und so wurde dann ein Verein zum Schutze dieser Rasse gegründet. Ja, dann kam irgendwann der Erste Weltkrieg und der brachte einen wahnsinnig tiefen Einschnitt in die Sache. Und zwar wurde zu dieser Zeit eben durch die ganzen kriegerischen Tätigkeiten in den Alpen die Anzahl des Grautiers drastisch reduziert. Und es war so drastisch, dass das Tier seinerzeit auch vom Aussterben bedroht war. Mühsam durch Nachzüchtungsprogramme mit den verbleibenden Tieren hat man es geschafft, die Rasse zu retten. Mittlerweile ist sie nicht mehr vom Aussterben bedroht, zumindest wäre das mein Letztstand, was ich in meiner Literatur gefunden hätte. Ja, man, der Bestand ist nicht so groß, aber nicht mehr vom Aussterben bedroht. Kulinarisch ist das Grauen übrigens total spannend. Frisch kann man es generell wie jedes andere Rind nicht essen, da ist es eher zäh. Von der Farbgebung her extrem kirschrot, also dass er für das Blondvieh oder auch andere Rassen jetzt nicht so typisch ist. Und erst nach der Reifung entsteht dann das typische und sehr kräftige Aroma des Graurinds. Es ist jetzt vom Fleisch her marmoriert, so ähnlich, sage ich jetzt einmal, wie man es vom Kobe-Rind her kennt, man nicht so viel, aber ähnlich, damit man sich ein bisschen was vorstellen kann. Und dadurch, dass eben marmoriert ist, ist es ein sehr saftiges Fleisch. Und ja, wenn man das isst, das zergeht einem förmlich auf der Zunge. Es ist wirklich wunderbar zart. Ja, und die zweite Rinderrasse, die ich euch kurz noch vorstellen möchte, wäre das Tux-Zillertaler Rind. Das ist wie das Graufi, eine sehr alte Rasse. Und auch die gilt als sehr widerstandsfähig. Im Gegensatz zum Krautier muss man aber leider sagen, dass diese Rasse als höchst gefährdet eingestuft wird. Also man versucht zurzeit, den Bestand wieder zu erhöhen, aber es besteht leider die Gefahr, dass diese Rinderrasse aussterben wird. Aber wie gesagt, es sind momentan Bewegungen da, dass man versucht, diese Rasse zu retten, weil das ist wirklich eine traditionelle Tiroler Rasse, die ja so gewisse Vorzüge hat. Dazu dann aber später noch ein bisschen mehr. Der Ursprung dürfte, so vermutet man, das Gebiet der heutigen Schweiz sein, wobei es auch gewisse Ansätze gibt, dass es erst mit den Römern nach Tirol gekommen ist. Ja, und der Begriff Tuxtillertaler Rind ist eigentlich noch eher jung. Und zwar wurde der erst so Anfang, Mitte 19. Jahrhunderts generiert. Also es ist so benannt, sagen wir so. Denn früher waren es eigentlich zwei Rassen. Da gab es auf der einen Seite der schwarze Tuxer und auf der anderen Seite den braunroten Zillertaler. Die wurden, wie gesagt, als eigenständige Rassen angesehen, obwohl sie sowohl vom Wesen als auch vom Optischen sehr, sehr viele Ähnlichkeiten hatten. Erst später, wie gesagt, fasste man das Ganze dann eben als Tuxtillertaler-Rind zusammen. Und bei dem Rind war übrigens nicht der Weltkrieg, der Erste Weltkrieg oder Zweite Weltkrieg das Problem, sondern da war ein gewisser Trend bei der Rinderzucht das Problem, dass der Bestand drastisch zurückging. Irgendwann mal hat man gemeint, okay, es ist total schick und in, wenn man dunkles Rind hat. Ja, schwarzes und braunrotes Rind, das ist Tuxer Zillertaler, war ein dunkles Rind. Da wurde das überall genutzt. Aber irgendwann war es eben schick und modern, dass man eine helle Rasse bevorzugt hat. Und da ging es natürlich immer mehr mit dem Rind zurück. Ja, und irgendwann hat man es dann nur mehr so richtig im Zillertal gefunden. Und das Interessante an dem Rind ist ja, dass man das bei den Herden auf der Alm gerne als, ja, Achtung, Wachkuh verwendet hat. Ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber das hängt mit dem Wesen des Tiers zusammen. Das Tuxtillertaler ist ein, wie soll man sagen, ein kämpferisches Rind, das durchaus bereit ist, seine Herde und die Weide zu verteidigen. Und da ist es ihm aber egal, ob die anderen Kühe vielleicht graufi sind. Das zeigt sich, kämpferisch ist ein Leittier und verteidigt seine Herde. Und das hat man natürlich gerne ausgenutzt. In vielen Tälern, wie zum Beispiel dem Brixental, war es üblich, dass man das Tuxtillertaler als Leitkuh verwendet hat. Sprich, Leitkuh, das sind jene Kühe, die die Glocke umgebunden haben. Auf der einen Seite, weil es eben ein kämpferisches Tier war, das verteidigt hat, und auf der anderen Seite hat diese Rasse einen sehr, sehr hohen Stellenwert bei den anderen Kühen genossen. Das war das ideale Leittier. Im Brixental hat man das übrigens noch bis in die 1930er Jahre verwendet. Heutzutage wird das nicht mehr so gemacht. Beim der Rinderrasse ist übrigens noch eins zu erwähnen. Normalerweise kennen es bei den ganzen Kühen, also Kühen bei den Rindern, sind hauptsächlich die Stiere, so richtig bullige, kernige Tiere. Bei der Rasse sind sowohl Kühe als auch Stiere. Kann man dadurch relativ leicht verwechseln. Natürlich, der Fachmann weiß, wo man hinschauen muss. Ich glaube, sonst könnte man auch wahrscheinlich, dass ich es erkenne, obwohl ich jetzt nicht so der Fachmann auf dem Gebiet bin. Ja, und dadurch, dass es ein Tier ist, das sich viel bewegt, ist auch der kulinarische Aspekt bei dem ein ganz ein besonderer. Denn durch die viele Bewegung erhalte ich im Endresultat ein besonders zartes und kräftiges Muskelfleisch, das auch sehr, sehr feinfasrig ist. Es hat auch noch einen relativ hohen Anteil an Muskelfett und dadurch ergibt sich dann einfach eine perfekte Mischung aus einem angenehm feinfrasigen Fleisch mit einem sehr, sehr kräftigen Aroma. Und das ist kulinarisch gesehen ein Traum. Man wird übrigens auch die Kuh, oder man verwendet sie nicht, man verwendet sie übrigens auch als Milchkuh und da ist sie mittlerweile auch wieder bei den Züchtern sehr beliebt, da auch das Tuxtillertaler Rind als eine sehr langlebige Rasse gilt. Ja, jetzt würde ich sagen, haben wir genug der grauen Theorie und der Rinderkunde, um es mal so zu nennen. Ich würde sagen, kommen wir zum Rezept der heutigen Folge. Und da möchte ich euch natürlich eine Variante des Tiroler Kröstels vorstellen. Für 4 Portionen benötigen wir 500 Gramm Erdäpfel festkochend, Wenn ihr jetzt keine festkochenden bekommt, könnt ihr auch vorwiegend festkochend nehmen, kein Problem. 350 Gramm Schweinebraten oder ihr könnt auch mischen. 50% Schweinebraten und 50% Geselchtes oder wenn ihr wollt nur Geselchtes. Und 150 Gramm Rindfleisch, das bereits gebraten oder gekocht wurde. Durchaus gerne vom Vortag oder auch zwei Tagen davor. Weiters benötigen wir eine schöne große Gemüsezwiebel, 4 Eier, Schmalz oder wer das nicht verwenden will, einfach ein Öl. Wir benötigen Butter, getrockneten Majoran, frische Petersilie, Salz und Pfeffer. Ja, im ersten Schritt müssen wir unsere Erdäpfel mal kochen, danach etwas ausdämpfen lassen, schälen und zu guter Letzt generell auskühlen lassen. Die Zwischenzeit können wir nutzen, um unsere Zwiebel zu schälen und im Anschluss schön feinnudelig zu schneiden. Danach kommt unser Fleisch und das wird auch eher kleinwürfelig geschnitten. Danach nehmen wir eine Pfanne, erhitzen diese, geben das Schmalz hinein und dann braten wir den Zwiebelmal so schön goldbraun Farben an. Sobald wir das erreicht haben, geben wir das Fleisch dazu, rühren es um und lassen das Ganze schön dezent farbig anrösten. Nehmen eine zweite Pfanne, da kommt die Butter hinein. Und in die geschmolzene Butter, da rösten wir dann unsere Erdäpfel an, bis die wirklich schön Farbe genommen haben. Wenn wir das haben, mischen wir die gebratenen Erdäpfel mit unserem Fleisch-Zwiebel-Gemisch, rühren das Ganze schön durch, nehmen die Petersilie, die hacken wir und heben es unter das Gericht. Ja, und dann müssen wir das nur mal mit Salz und Pfeffer abschmecken und den Majoran dazugeben, nochmal durchrühren und dann können wir es mal zur Seite stellen, vielleicht noch ein bisschen warm halten. Ja, und dann fehlen uns natürlich noch die Spiegeleier und die machen wir in einer eigenen Pfanne. Da gebe ich euch einen Tipp, wenn ihr nicht einen zu stark braunen Untergrund haben wollt, gebt das rohe Ei bereits in die kalte Pfanne rein und stellt so auf den Herd. Dadurch erreiche ich einen früheren Garvorgang. Die Pfanne ist nicht zu heiß und die Unterseite brennt uns nicht zu schnell an und nimmt nicht zu schnell Farbe. Wenn wir das haben, platzieren wir das Spiegeleier auf unserem Kröstel drauf und servieren das Ganze mit Krautsalat. Man kann natürlich auch gerne einen grünen Salat verwenden, aber wie bereits vorhin erwähnt, typischerweise wird da kein Krautsalat dazu gereicht. Ja, und bevor wir jetzt zum Ende der heutigen Folge kommen, gibt es noch ein bisschen Hausmeisterei. Mit dieser Folge, also der Folge 74, gibt es den Gabelbissen übrigens auch als Audiofolgen bei YouTube. Ich nehme an, die meisten, die mich so abonniert haben, werden es vielleicht nicht auf diese Art und Weise hören wollen, aber ich habe mir gedacht, als kleinen Zusatz lasse ich die Folgen, weil es Afonik so schön macht, auch bei YouTube raufladen. Ich weiß ja von einigen anderen Podcastern, dass man dadurch auch einige neue Hörerinnen und Hörer gewinnen kann und kostet nicht mehr, also warum nicht auch bei YouTube veröffentlichen. Ja, und ich habe euch ja vor einiger Zeit versprochen, dass wir vielleicht eine große Küche-Folge zum Thema Bärlauch gemeinsam mit der Zwerge machen. Jo, terminliche Probleme haben es uns bis jetzt nicht erlaubt, das Ganze zu machen. Jetzt haben wir natürlich das Problem, der Bärlauch wird größer und desto größer wird, desto weniger geschmacksintensiv ist er. Sprich, sobald er zum Blühen beginnt, sollte man Bärlauch ja generell nicht mehr ernten, weil dann, ja, schmeckt er nicht mehr so gut wie frisch. Sollte sich's heuer nicht ausgehen, tja, die nächste Bärlauchsaison kommt bestimmt und ich nehme auch an, dass die Zwerge mit mir im Jahr 2016 immer eine Gruß aus der Küche-Folge zum Thema Bärlauch aufnehmen wird. Jetzt sind wir wirklich am Ende der heutigen Folge angelangt. Wenn es noch Fragen zum Tiroler Kröstl gibt oder wenn ihr generell Lob, Kritik, Anregungen, was auch immer habt, dann immer her damit. Ihr könnt mich über die altbekannten Wege kontaktieren oder auch über die App Audioboo oder auch Website Audioboo. Entschuldigung, Audioboom heißt das jetzt. Früher war das mal Audioboo, Audioboom. Da könnt ihr eine kleine Sprachnachricht aufnehmen und die beschlagwortet ihr dann mit dem Begriff Raute oder Hash Gabelbissen. Und die kann ich dann gerne in eine der kommenden Folgen mal einbauen. Ich sage wie immer, vielen Dank fürs Zuhören, wünsche euch viel, viel Spaß beim Nachkochen. Bis zur nächsten Folge. Servus. Gabelbissen ist ein privater Podcast aus Österreich.